Akratisch und akribisch. Einseitig, aber unparteiisch. Der libertäre Podcast. Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin. Hallo, hallo, hallo. Ihr seid beim libertären Podcast des anarchistischen Radios Berlin mit dem September-Rückblick. Wir haben keine Zeit zu verlieren und auch die News überspringen wir dieses Mal. Die findet ihr in Hülle und Fülle bei Bodenfrost unter bodenfrost.wordpress.com. Schön kompakt aufbereitet und mit tausenden von Links für jeden Geschmack. bodenfrost.wordpress.com. Was nun diesen Podcast angeht, so erwartet euch eine dicht gepackte Stunde mit allerlei Hintergrundthemen und Interviews. Am Anfang zum Herbst der Besetzungen in Berlin, dabei mit einem konkreten Blick auf die Großbärenstraße 17a. Dann geht es weiter mit einem Überblick über die neuen Polizeigesetze, die überall in Kaltland aus der Schublade gezückt werden. Weiter geht's mit Infos zum Prison Strike 2018, dem Gefängnisstreik in Hunderten von Knästen in den USA, gefolgt von einem Interview zur diesjährigen Internationalen Woche der Solidarität mit anarchistischen Gefangenen. Zum Schluss darf natürlich Wo herrscht Anarchie nicht fehlen. Kurz noch die Info, ihr findet uns auf aradio.blogsport.de oder bei Twitter unter aradio-berlin. Und damit legen wir auch schon los. Viel Spaß. Hallo. Ja, ich habe eine kleine Ankündigung zu machen. Ich darf die schöne Nachricht überbringen, dass der Eigentümer die Nutzungsvertrag um einen Monat verlängert hat. Aha. Spannend. Was hier wohl doch noch geht. Unweit des Dragoner-Areals am Mehringdamm im Kreuzberg 61 hängen die Transpys aus dem Fenster. Das Haus an der Großbären-Ecke Obentrautstraße ist jetzt schon fast ein vertrautes Bild und so wirken auch die Nachbarn, die sich das Veranstaltungsprogramm vor dem Haus anschauen. Am anderen Ende der Straße ist ein Bioladen, gegenüber eine ziemlich hippe Bäckerei. Wir sind in Kreuzberg. Und es wird das auch in dem Block nordwestlich des Mehringdamms schon Gentrifizierung. Aber sie hat sich hier noch nicht so unumgänglich durchgesetzt wie südlich der Yorkstraße oder eben im Bergmann-Kiez. Was da so geht, hören wir jetzt. Wir haben uns mit Tom aus dem Umkreis der Besetzung auf einen Kaffee in der besetzten Wohnung getroffen, um über die aktuelle Situation der G17A und der neue Aufwind von Hauptbesetzungen zu sprechen. In dem Gespräch, von dem wir jetzt Ausschnitte hören, durften den geschichtlichen Rückblick und ein bisschen Nostalgie nicht fehlen. Und prompt landeten wir in den 80ern, wo das wohl endet. Zurück im Jetzt. Die Eckdaten zum Eckhaus liest man am besten selber nach. Es gibt dazu reichlich zu lesen auf www.besetzen.noblogs.org. Und diesen Herbst schlägt nicht nur Hashtag Besetzen wieder zu. Er schlägt auch ordentlich auf den Rachen. Ihr müsst die nächste Viertelstunde damit leben, dass sich der Erzähler ein wenig verstopft anhört. Fangen wir beim Tag der Besetzung der G17A an. Dass es jetzt auf einmal klappte mit einer Besetzung, was ja leider alles andere als üblich ist. Was öffnet das für Perspektiven und wie war es vergleichbar mit New York in Britannien in 2005? Was ich total wichtig finde, dass diese Berliner Linie zum ersten Mal wieder für Wohnräume durchbrochen wurde. Also vorher war das ja auch, gab es natürlich das auch schon, Ohlauer Straße und davor New York, aber New York ist ja praktisch mit eher nicht so Gewerberäumen, ist ja in so ein ehemaliges Altkrankenhaus, da diesen Britannien-Komplex rein. Mhm. Ja. Und es wird halt am 4. Oktober Gespräche mit dem Eigentümer geben über das wie weiter nach dem 14. Oktober. Und das wird natürlich irgendwie auch eingebettet sein in Besetzen und die Nachbarschaft. Und also wir wollen ja nicht eine abgehobene Entscheidung als Besetzerin treffen, sondern dass das wirklich von allen mitgetragen wird und nachvollziehbar ist, was hier geschieht. Wir haben uns natürlich auch ein Haus ausgesucht, das im Fokus, also das in der Nachbarschaft bekannt ist, das ja da über die Aachener Bau- und Siedlungsgesellschaft letztlich der katholischen Kirche gehört. Das heißt, wo so die Öffentlichkeit auch etwas mehr soziales Fingergespitzengefühl erwartet und also eigentlich erwartet, dass die eher soziale agieren und jetzt nicht so als normale Spekulanten, die einfach möglichst viel aus ihrem Haus rausholen wollen und modernisieren wollen und so fort. Und das hat ja auch geklappt und die Resonanz gerade auch hier in der Nachbarschaft ist wirklich super groß, die Unterstützung. Und das hat ja jetzt auch bereits zwei Treffen der Nachbarinnen gegeben, wo überlegt wurde, halt auch so einen gemeinsamen Raum also als Treffpunkt zu fordern und hier einzurichten. Das New York in Britannien, also 2005, und übrigens auch die Gerhard-Hauptmann-Schule in der Olauer Straße, die von 2012 bis den vergangenen Winter besetzt war, waren kleine, große Erfolge, die aber keine Welle losgetreten haben. Wir müssen da, wenn wir die Ausnahmesituation des Mauerfalls nicht berücksichtigen, zurück ins West-Berlin der frühen 80er. Und darin tauchen wir jetzt erstmal ein. Naja, 80 gab es einerseits was irgendwie nicht so im öffentlichen Bewusstsein ist. Es gab meines Erachtens eine neue, umfassendere soziale Bewegung. Es gab ja den kalten Herbst mit dem Tod der RAF-Gefangenen an Stammheim. Und von vielen wurde das so als Tiefpunkt und als Triumph des autoritären und Polizeistaates empfunden. Und auf der anderen Seite gab es aber auch daher schon entwickelte sich diese Ökologiebewegung und die AKW-Bewegung wahnsinnig stark. Und es gab dann auch diese große Friedensbewegung, also gegen diesen NATO-Nachrüstungsdoppelbeschluss, also gegen diese Raketenausstellung, die Stadt Bad West nicht zu vergessen. Mhm. Dann auch Burgdorf, Tatzer Gründung. Die Frauenbewegung hatte so ab 77 eine neue, viel breitere Welle, also als sie 68 hatte, als die Frauen sich da vom SDS lossagten und eigentlich so zum ersten Mal wieder autonom aktiv wurden und sich selbst organisiert haben. Und in diesem Umfeld gab es ja auch das mit 68 gab es natürlich zum Beispiel in Amsterdam oder in Holland eine umfassende Krakenbewegung, die auch damit zusammenhing, dass dort das Kraken also nahezu legal war. Das heißt, wenn die Leute ein Bett und einen Stuhl irgendwie für ein, zwei Tage im Haus hatten und das war stand lange leer oder die Wohnung, dann gab es praktisch ein Recht, dass sie dort bleiben können. Also eigentlich, was auch heute vorbildhaft wäre, ja, um Spekulation zu verhindern. Dieser ganze Zusammenhang von so einer neuen Bewegung, mit also die Anti-AKW-Stadtbahn gegen diese Aufrüstung, das hat dann halt dazu geführt, dass halt dann auch einige Häuser besetzt wurden in 36, also in diesem östlichen Teil von Kreuzberg. Relativ schnell hat sich auch ein Besetzerrat gebildet. Das heißt, es gab auch Leute, die eigentlich schon auf das nicht nur jetzt ein Haus für uns oder uns sofort, sondern auch schon so im Kopf hatten eine ähnliche Bewegung, sagen wir mal wie in Amsterdam. Also wo die Besetzerinnen gut vernetzt sind. Und da haben wir eigentlich zwei Dinge organisiert. Einerseits Unterstützertreffen, das heißt für den Tag der Verbänderäumung kommt, dass dann möglichst viele Leute, das waren damals über Telefonketten, es gab ja weder Handys noch irgendwas, also es waren Telefonketten. Und die zweite Sache war, mit dem Begriff Wohnraumrettungsgesellschaft übernommen, dass Leute zusammenkommen, die auch Häuser besetzen wollen und sich als Gruppe organisieren wollen. Und in diesem Umfeld, wir haben natürlich auch Aktionstage gemacht, und in diesem Umfeld kam dann zustande, dass dann tatsächlich noch ein Haus besetzt wurde und auch zum ersten Mal dann außerhalb in Neukölln, Flügel-Reuter-Straße zum Beispiel, war glaube ich im Dezember, und auch in Wedding dann ein Haus. Das heißt, dass es über 36 rausging und dann so im Dezember etwa 20 Häuser war. 20 in so kurzer Zeit ist auf jeden Fall nicht wenig. Hast du eine Idee, warum diese Häuser nicht einfach geräumt wurden? Warum die Häuser nicht geräumt wurden? Ich denke, am Anfang haben sie gehofft, dass das so ein bisschen begrenzt bleibt. Ja. Und sie haben auch im Herbst gab es so ansatzweise Verhandlungen zwischen Senat und uns. Und die scheiterten aber daran relativ schnell, dass wir halt erstens gefordert haben, Verträge für alle Häuser und zweitens, Neubesetzungen müssen weiter möglich sein. Ja. Ja. Also weil solange es spekulativen Leerstand gibt und solange die, diese Abriss- und so weiter Politik läuft. Ja. Naja, und da sie darauf nicht eingegangen sind, sondern eigentlich eher so die Vorstellung hat, naja gut, man gibt jetzt zum Beispiel 5, 6 Häuser in Verträge oder was es ist, wie gesagt, gar nicht so. Und dann können wir das damit als befrieden und abhaken. Gab es da halt keine weiteren Gespräche. Mhm. Die Taktik haben sie dann geändert am 12.12. Also da war dann die Besetzung am Frenkelufer, auch wieder 36. Und da kam dann halt der Punkt, wo das, was wir auch vorbereitet hatten oder auf was wir uns vorbereiteten mussten und so weiter, dass halt da versucht wurde, sofort zu räumen. Und dann kamen halt wahnsinnig viele Leute zusammen. Und dann haben halt die Bullen, wie das halt manchmal so üblich, total brutal reagiert und geprügelt und geknüppelt. Und das hat aber erstmal nicht die Leute total eingeschüchtert, sondern viele waren irgendwie wie Schuppen vor den Augen. Also es war damals eine neue Erfahrung, nicht jetzt, wo man das vielleicht schon 10, 20 Mal erlebt hat und der schon weiß, sondern wo man irgendwie perplex ist. Und ja. Das hat auch zu einem total, total spontanen Widerstand, dass natürlich dass ordentlich Pflastersteine flogen und so vor allem geführt. Es hat zu vielen Festnahmen geführt und der tragischste Fall war Rüdiger Lese, der von der Wanne an der vor einem Betonkübel stand und dann da eine Wanne drauf fuhr und ihm die Beine abgefahren hat. Dann haben wir auch so vertreten, das ist die eine Unterstützung natürlich gegen konkrete Räumung. Die andere ist aber einfach, dass das ganz, ganz viel gemacht wird. Umso mehr Besetzung passieren, umso breiter ist unsere Basis, umso größer ist unser Rückhalt. Und dann gab es halt auch von Januar bis März, April wirklich eine totale Welle an Besetzung, wo das von 20 Häusern, die 1980 etwa besetzt waren, auf 160 bis 180. Da ist dann immer schwer, was ist geräumt worden, das ist nur 3 Tage besetzt, wie rechnet man das? Aber es gab da also auf jeden Fall nochmal über 150 neue Besetzungen. Und zum Höchststand auch sicherlich 100, auch die Zählung. Ich habe sie jetzt nicht persönlich gezählt, ich habe auch das Landesamt für Statistik mit nachgefragt. Aber es waren so etwa 160 bis 170 real in Höhepunkt besetzte Häuser. Ja. Es gibt immer mehr Personen, die haben einfach nichts zu tun. Und sie hängen den ganzen Tag am Bahnhofsvorplatz herum. Das war der Höhepunkt einer Besetzungswelle. Nach vorübergehenden Abflauen, mit dem Mauerfall im Osten Berlins einen neuen Aufschwung erreichte. In den vergangenen 20 Jahren war dann der Einfluss von besetzten oder ehemals besetzten Häusern in der Szene zwar noch ungemein wichtig, neue erfolgreiche Besetzungen aber wurden immer seltener. Nach dem Rückblick auf die Entstehung der Besetzungswelle der frühen 80er brennt uns nur eine Frage auf den Lippen, oder? Ich habe den Eindruck, die Situation ist vergleichbar. Wir stehen, also gut, es ist ja so oder so, nicht so, dass alle 10 Jahre an einem Tag irgendeine Bewegung oder ein Ding ist, sondern es gibt Auf und Ab und es gibt halt. Wir reden weiter über, wie die Situation vergleichbar ist. Der Hambi wird geräumt. und es gibt den Seehofer und neue Polizeigesetze. Starke Symbole für eine zunehmende Autorität des Staates. Gleichzeitig sind auch viele Sachen anders. Soziale Gegensätze verschärfen sich immer mehr, was sich auch besonders auf dem Wohnungsmarkt zeigt. Die Motivation für MieterInnenproteste und Besetzungen liegt heute viel mehr direkt bei dem Bedürfnis, überhaupt irgendwo bezahlbar wohnen zu können. Aber vergleichbar hin oder her, für linksradikale Bewegungen gibt es keinen Fahrplan. Das hängt immer wieder von unserer eigenen Initiative ab. Und die gibt's. Die große Mietenwahnsinn-Demo in April war nur ein Beispiel. Welches Potenzial siehst du bei Hausbesetzungen als Mittel, eine neue Bewegung loszutreten? Diese Versuche, sich gemeinsam zu organisieren, auch hin auf diese Demos und auf so einen gemeinsamen Widerstand, das eine ganz große Rolle hat, natürlich auch Zwangsräumung verhindern gespielt mit dieser Blockade von der Räumung von Göbel in der Lausitzer Straße. Also wo es ja 1000 Bullen mit Hubschrauber und allem drum und dran einsetzen mussten und wo also die Probleme halt wirklich in die Öffentlichkeit kamen. Aber es ist natürlich auch nicht ganz leicht, sich effektiv zu wehren. Ja? Also zum Beispiel ein Mietstreik ist schwer organisierbar und ein hohes Risiko. Und die Besetzung, da wissen Sie natürlich, wenn das klappt, wenn das um sich greift, dann sind eigentlich die Bedingungen heute so, also fast stärker als damals und dann werden so viele in Häuser besetzen oder drin wohnen wollen, dass sie nicht mehr räumen werden können und dass viele Projekte, die sie so durchsetzen wollen oder die Spekulanten oder für die Spekulanten und mit den Spekulanten verhindert werden. Ja. Und das ist ja, weiß ich nicht, unsere Hoffnung und darin ist das so ein kleiner Bausteinversuch, halt einen ersten Fuß in die Tür zu bringen, wenn man das so eben bezeichnet. Ja. Und zu haben, sagen wir jetzt mal, nicht mehr nur zu bringen, sondern zu haben. Und da ist natürlich wichtig, dass das weitergeht. Es ist halt total wichtig, in einem guten Kontakt mit den Nachbarn, klar zu machen, ja, wir haben gemeinsame Ziele, das ist gar nichts Isoliertes, sondern das hat mit uns allen zu tun und zu versuchen, die Leute mit einzubeziehen, mit zu organisieren. Wenn sowas im Stadtteil, in der Nachbarschaft gelingt und darüber hinaus, dann entwickelt es so eine Stärke, dass es halt nicht isoliert werden kann und auch erst so fasst es ja drüber aus, weil das Ziel ist ja nicht, sag ich mal, 100 besetzte Häuser, das hatten wir ja schon, sondern ist ja eigentlich eine freie Stadt und eine freie Gesellschaft und die ist nur mit allen zu machen oder mit vielen und nicht mit ein paar tausend Leuten. Danke Tom für deine Zeit und viel Erfolg im weiteren Verlauf. Und für euch nicht vergessen, seid auf alle Fälle am 14.10. vor Ort. Dann gibt's Infos, Essen und Musik. Und ihr hört, wie es weitergeht. Die Musik, die wir im Hintergrund hörten, war von Mono für alle. Ihr Lied Ich will kein Spießer sein, im Original und im Cover von Juppischeuche, den ihr ganz zufällig auch auf unserer Soli-Party am 13. Oktober hören könnt. Ganz Berlin hasst die Polizei. Dieser Spruch ist hier in Berlin oft auf Demonstrationen zu hören. Dass in anarchistischen und anderen linksradikalen Kreisen niemand die Polizei sonderlich gut findet, ist ein offenes Geheimnis. Dass sich diese Einstellung aber scheinbar auch in bürgerliche Kreise fortsetzt, wird angesichts der großen Demonstrationen gegen neue Polizeigesetze in Bayern, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen mehr als deutlich. Mit den neuen Gesetzen sollen den Länderpolizeien und dem Bundeskriminalamt zahlreiche neue Rechte eingeräumt werden, von denen manche an die Zeit zwischen 1933 und 1945 zu erinnern scheinen. Doch warum kommen diese Gesetze jetzt? Schließlich hat sich schon in den vergangenen Jahren das Verhalten der Cops von der Strafverfolgung immer mehr zu vorsorglicher Gefahrenabwehr verschoben. Heiner Busch, Journalist und Redakteur bei der Zeitschrift Zilip, meint dazu: 2016 gab es ein Verfassungsgerichtsurteil über das BKA-Gesetz, also das alte BKA-Gesetz, in dem sich das Gericht auslässt über den ganzen Bereich der besonderen Methoden der Datenerhebung, also von der Einsatz von verdeckten Ermittlern und der längerfristigen Observation bis hin zum Einsatz von Trojanern. Das ist gewissermaßen auch Gegenstand der Länderpolizeigesetze. Von daher muss auch das irgendwie in Länderpolizeigesetzen aufgenommen werden oder müssen die Gesetze an dieses Urteil angepasst werden. Das ist das eine. Das zweite ist, 2017 mit dem BKA-Gesetz hat der Bund auch sogenannte Maßnahmen gegen Gefährder ins Gesetz geschrieben. Und der damalige Innenminister, Herr de Maizière, hat die Länder aufgefordert, dem doch zu folgen und das eben in ihren Polizeigesetzen auch noch zu verankern. Und zwar schlicht und einfach deswegen, weil der größte Teil der sogenannten Gefährder von den Landeskriminalämtern als solche eingestuft sind und eben nicht vom BKA. Das sind die beiden unmittelbaren Anlässe. Und darüber hinaus gibt es natürlich irgendwie noch diverse andere Bedürfnisse oder Scheinbedürfnisse, die der Gesetzgeber da erfindet. Ein wichtiger Akteur bei der gesetzlichen Regelung von Polizeiarbeit ist die Bundesinnenministerkonferenz, gegen die es in den letzten Jahren immer wieder heftige Proteste gab. Von den verschiedenen Innenministern wurden immer wieder Musterpolizeigesetze ausgearbeitet, die als Empfehlung für die Landesparlamente dienen sollen. Ziel des Ganzen ist eine Vereinheitlichung der Polizeigesetze in den einzelnen Bundesländern. Ja, die Innenministerkonferenz hat bereits im Sommer letzten Jahres entschieden, dass sie ein solches Mustergesetz, früher hieß das Musterentwurf für ein einheitliches Polizeigesetz, erarbeiten will. Die Bundesregierung, die neue Bundesregierung, die alte ist, hat das auch in ihrem Koalitionsvertrag reingeschrieben. Die IMK spielt in der, also die Innenministerkonferenz spielt in der ganzen Geschichte eine zentrale Rolle. Sie hat in den 70er Jahren schon einen solchen Musterentwurf aufgelegt, der einerseits eine Vereinheitlichung brachte, auf der anderen Seite aber auch dazu führte, dass in den Polizeigesetzen der Länder eine ganze Menge Dinge reingeschrieben wurden, die vorher nicht drin waren. Das betraf damals die Kontrollstellen und die verdachtsunabhängigen Kontrollen an sogenannten gefährdeten oder gefährlichen Orten. In Berlin heißt das heute kriminalitätsbelasteter Ort. Das war die eine Seite. Kommt dazu eben auch noch die ganze Diskussion damals um den gezielten Todesschuss, also den finalen Rettungsschuss, wie das so schön genannt wird in den Gesetzen. Das war in den 70er Jahren. In den 80er Jahren, oder besser gesagt, genauer gesagt 1986, hat die IMK einen weiteren Gesetzentwurf gemacht. Da ging es gewissermaßen um die Anpassung an das Volkszählungsurteil des Bundesverfassungsgerichts, das festgestellt hat, jede Datenerhebung, Datenverarbeitung ist ein Eingriff in die Persönlichkeitsrechte, ist ein Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung und muss von daher eine gesetzliche Grundlage haben. Das Ergebnis war, dass man eben diese gesetzliche Grundlage geschaffen hat und bei der Gelegenheit dann auch den ganzen Ramsch der verdeckten Ermittlungen quasi legalisiert hat, standardmäßig legalisiert hat, im Polizeirecht die günstige Gelegenheit genutzt hat, das zu machen, was man eigentlich seit in diesen ganzen Jahren schon wollte. Das kommt jetzt nochmal. Natürlich ist die Innenministerkonferenz ein Punkt, der sozusagen vereinheitlichen sollte, aber das bringt keine Vereinheitlichung, weil es immer gewisse Differenzen zwischen, also keine volle Vereinheitlichung, weil es immer gewisse Differenzen zwischen den Ländern gibt. Also beim Todesschuss beispielsweise, der steht nicht in allen Polizeigesetzen drin, sondern vor allem in denen, die traditionell CDU regiert sind. Ähnliches gibt es an anderen Punkten. Auch die Definition, was gefährliche Orte oder gefährdete Orte sein sollen, weicht zum Teil voneinander ab und so weiter und so fort. Es gibt Details, die unterschiedlich sind. Aber vor allem ist die Innenministerkonferenz sozusagen die Institution, die über die solche Debatten in Gang gesetzt werden, die das also sozusagen beschleunigen, denen eine Form gibt. Und wenn sowas in einem Musterentwurf reingeschrieben wird, dann kann man irgendwie davon ausgehen, dass dann auch die Länder, die gerade einen Teil ihrer Polizeigesetze novelliert haben, dann möglicherweise in einen zweiten Aufwasch dann nochmal hingehen und eine weitere Verschärfung hinbringen werden. Also mit anderen Worten, die EMK spielt da schon eine ziemliche Rolle. Ein wichtiges Kernelement der neuen Gesetze ist die Hinwendung der Polizei zur Gefahren- und Gefährderabwehr. Dabei geht es weniger um das Abwenden einer konkreten Gefahr, sondern darum, unter Konstruktion einer fiktiven, abstrakten Gefährdungslage Menschen, die aus verschiedenen Gründen vielleicht oder vielleicht auch nicht straffällig werden könnten, bereits im Vorfeld zu überwachen oder einzusperren. Doch woher kommt diese drohende Gefahr und wie wird sie in die Gesetze aufgenommen? Dieser Begriff drohende Gefahr ist im Grunde nichts anderes als der Versuch, die polizeiliche Tätigkeit im Vorfeld konkreter Gefahren und im Vorfeld des konkreten Verdachts in irgendeine rechtliche Form zu gießen. Das Thema ist nicht neu. Die traditionelle polizeiliche Aufgabenklausel war, die Polizei hat die Aufgabe, konkrete Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung abzuwehren. Also wenn der Begriff Gefahrenabwehr fällt in der polizeirechtlichen Diskussion, geht es traditionell eigentlich immer um konkrete Gefahren. Der Begriff bezieht sich auf die Vorstellung, dass eben eine Gefahr nicht irgendwo sich Ewigkeiten, dass eine Gefahr nicht irgendwo im luftleeren Raum steht und auch nicht bloß in Anführungszeichen polizeiliches Erfahrungswissen ist, also nach dem Motto, von den Leuten geht immer eine Gefahr aus, sondern dass sozusagen das polizeiliche Eingreifen begrenzt wird auf tatsächlich Schädigungen polizeilicher Schutzgüter in Anführungszeichen, also von Leben, Freiheit, Gesundheit oder Eigentum, wir leben in einer bürgerlichen Gesellschaft, einer Person oder dem Staat als Ganzen. Das sind die polizeilichen Schutzgüter gewissermaßen. Aber der Eingriff in die Rechte der Betroffenen sollte nicht ständig stattfinden, sondern eben nur da, wenn eben sich eine Gefahr abzeichnet. Das heißt, wenn zum Beispiel eine Straftat bevorsteht und man die verhindern kann und soll. Das ist die Vorstellung der konkreten Gefahr. Die drohende Gefahr verabschiedet sich gewissermaßen davon. Sie, auf der einen Seite ist das, was in Bayern und in NRW jetzt als unter dem Stichwort drohende Gefahr drinsteht, was aber in den anderen Entwürfen und Gesetzen aus den anderen Ländern ebenfalls drin ist. Das ist zunächst mal nur ein Zitat aus dem BKA-Gesetzurteil des Bundesverfassungsgerichts, wo gesagt wird, ja, die Polizei kann durchaus Maßnahmen im Vorfeld solcher Gefahren wahrnehmen, aber sie muss zumindest irgendwie sagen oder wissen, dass sich sowas abzeichnet. Mit anderen Worten, man hat dann irgendwie per Copy and Paste zwei Sätze aus dem Bundesverfassungsgerichtsurteil zunächst ins BKA-Gesetz und jetzt übernimmt man die in die Länderpolizeigesetze. Aber im Grunde geht es immer nur darum, dass auf diese Art und Weise die Tätigkeit im Vorfeld abgesichert werden soll. Vorfeld heißt, es ist, steht noch keine Straftat in Aussicht. Es gibt gewissermaßen eine polizeiliche Prognose, dass der Mann XY, die Frau XY vielleicht in Zukunft, in absehbarer Zukunft eine Straftat begehen könnte. Aber erstens ist die Frage, was ist denn absehbare Zukunft? Was heißt eine überschaubare Zeit? Das sind Begriffe, die in dieser Formulierung drin sind. Was bedeutet das? Im Grunde sind die Begrifflichkeiten, die da jetzt eingeführt werden in den Polizeigesetzen, sind sehr unbestimmt. Also aus den bestimmten Tatsachen, die das Bundesverfassungsgericht gefordert hat, werden gewissermaßen dadurch, dass man sie nicht benennt, nicht im Einzelnen, nicht einmal sozusagen unvollständig auflistet, sondern überhaupt nicht auflistet, wird gewissermaßen unbestimmte Tatsachen. Und das ist genau das Problem. Das heißt, es gibt die Grenze, die verhindern soll, dass die Polizei immer und überall und gegenüber jedem und jeder Person eingreifen kann, diese Grenze, die wird durchlöchert. In Verbindung mit der drohenden Gefahr haben manche Bundesländer ein besonders drastisches Mittel wieder aufleben lassen, den sogenannten Präventivgewahrsam. Ja, also die Präventivhaft bezieht sich eben tatsächlich auf die, oder wird, ist möglich, kann angeordnet werden, wenn es denn eine solche drohende Gefahr gibt oder wenn diese entsprechenden Formulierungen aus dem Bundesverfassungsgerichtsurteil in Anschlag gebracht werden. Dahinter steht die Vorstellung, dass sich mit dieser drohenden Gefahr, also der Gefährderbegriff, der ja ein Unbegriff ist, dass der sich gewissermaßen juristisch fassen ließe. Das ist nicht der Fall. Erstens ist, wie gesagt, die Definition sehr unbestimmt. Zweitens, auch der Begriff des Gefährders ist irgendwie allenfalls ein polizeilicher Arbeitsbegriff, aber keiner, auf den sich irgendwie rechtlich etwas stützen ließe. Ich finde, das ist meiner Ansicht nach das Skandalöseste an diesen neuen Gesetzen bzw. Gesetzentwürfen, dass man also ohne, dass ein konkreter Verdacht besteht, es ist also keine U-Haft, es ist noch keine Straftat geschehen, dass man ohne, und es steht auch keine unmittelbar bevor, sonst könnte man die Person in Polizeigewahrsam nehmen, beziehungsweise in bestimmten Bereichen, also im Bereich des Terrorismus ist der Straftatverdacht so weit gezogen, dass das auch schon eine U-Haft möglich wäre. Aber in der U-Haft muss zumindest eine strafrechtliche Verfolgung eben dastehen. Es muss ein Straftatverdacht existieren, auch wenn er noch so weit hergeholt ist. Und es findet da letzten Endes eine Strafuntersuchung, ein Ermittlungsverfahren statt, an dessen Ende praktisch immer eine gerichtliche Überprüfung steht oder zumindest die Einstellung steht. Also sozusagen, das ist die U-Haft. Und hier bewegen wir uns ja im Bereich, wo es eben nicht um den Straftatverdacht geht und auch nicht mal um die traditionelle konkrete Gefahr. Sondern es geht eben wirklich um diese nebulöse, drohende Gefahr. Die Vorstellung, dass auf dieser Grundlage eine Haft anordnen kann, so wie das in drei Bundesländern mittlerweile in einem beschlossen ist, nämlich in Bayern und in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen, in den Entwürfen drin steht, das finde ich einen ungeheuren Skandal, vor allem vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte, die ja nun wirklich unter dem Begriff Schutzhaft einiges übel angerichtet hat, um das mal vornehm zurückhaltend auszudrücken. Also ich bin nicht der Meinung, dass wir damit jetzt straight away in Faschismus gehen, aber vor dem Hintergrund deutscher Geschichte, finde ich, kann man eine solche Konzeption von Haft nicht machen. Wie gesagt, man muss sich einfach vorstellen, traditionell der Polizeigewahrsam, der ging bis zum Ende des darauffolgenden Tages, allenfalls. Er ist dann in einigen Bundesländern ausgeweitet worden zum sogenannten Unterbindungsgewahrsam. Der konnte je nach Bundesland von 4 Tagen bis allenfalls 14 Tagen wie in Bayern und Baden-Württemberg geschehen. Aber er musste dann eben, wenn er so lange ging, von einem Richter angeordnet oder einer Richterin angeordnet werden. Also, aber immerhin, das lässt sich immerhin noch verkaufen unter dem Stichwort Gewahrsam. Aber hier geht es nicht mehr um Gewahrsam, sondern Bayern führt eine Ewigkeitshaft ein. Das heißt, eine erste Anordnung ist für 3 Monate möglich und diese Anordnung kann jeweils um 3 Monate verlängert werden. Also theoretisch könnte jemand eine Ewigkeit im Knast sitzen, ohne dass ein Verdacht oder irgendwas Ähnliches gegen ihn existieren würde. In Niedersachsen sollen es 74 Tage werden, das heißt 2 Monate und dann nochmal 14 Tage. Da ist auch die Frage, wieso kommt man gerade auf diese Beschränkung? Die Antwort ist, entweder kann sie die Haft, die Präventivhaft dann gewissermaßen umgewandelt werden in eine U-Haft. Das heißt, die betroffene Person wandert von der Präventivhaft in die Untersuchungshaft, ohne die Zelle zu wechseln. Oder wenn es sich um ausländische Gefährder in Anführungszeichen handelt, ist man dann in der Lage, die bis zu diesem Zeitpunkt abzuschieben. Das steht als Begrenzung dahinter. Also deswegen hat man sich das jetzt einfallen lassen. Und das finde ich, wie gesagt, das finde ich eine der skandalösesten Teile oder finde ich den skandalösesten Teil in diesen Gesetzentwürfen. Auch auf der Seite der Telekommunikationsüberwachung hat sich einiges getan. So kann diese jetzt auch präventiv eingesetzt werden. Und auch beim Bundestrojaner gibt's Neuigkeiten. Also einerseits wird es mit ziemlicher Sicherheit eine Vereinheitlichung unter den Bundesländern geben, was die Telekommunikationsüberwachung, die präventive Telekommunikationsüberwachung anbetrifft, die im Rahmen eines Strafverfahrens oder Ermittlungsverfahrens, die haben wir ja eh schon seit 1968 und die ist auch immer wieder ausgedehnt worden. Aber hier geht es wirklich um die präventive Telefonüberwachung. Die ist erstmals in den Nullerjahren in einige Polizeigesetze, konkret in Niedersachsen, in Thüringen und Rheinland-Pfalz reingekommen. Jetzt geht es darum, gewissermaßen das generell in alle Polizeigesetze reinzuschreiben. Das ist sozusagen die eine Sache, da hat man dann gewissermaßen eine Vereinheitlichung. Die andere Seite ist der Trojaner-Einsatz. Der wurde im letzten Jahr auch von der, sozusagen zum, wie soll man, kurz vor Toresschluss der letzten Legislaturperiode auch in die Strafprozessordnung reingeschrieben. Das heißt, einerseits als Quellentelekommunikationsüberwachung und dann andererseits als sogenannte Online-Durchsuchung. Bei der Quellentelekommunikationsüberwachung geht es um die Möglichkeit, den Trojaner, also Schadsoftware gewissermaßen zu nutzen, um die Verschlüsselung bei Skype-Gesprächen oder bei Messenger-Diensten gewissermaßen zu umgehen. Das ist die eine Sache. Die andere Sache bei der sogenannten Online-Durchsuchung, geht es letztlich darum, dass man sozusagen einen gesamten Computer abgrast, um das mal salopp zu sagen. Das möchte man jetzt auch in den präventiven Bereich überführen. Das gibt es bereits im BK-Gesetz und man möchte das jetzt gerne auch dass das auch in die Ländergesetze reinkommt. Unter den bisherigen Gesetzen und Entwürfen gibt es nach wie vor ein paar kleine Unterschiede. Also Baden-Württemberg hat nur die Quellentelekommunikationsüberwachung drin. Sachsen hat den Trojaner-Einsatz vorläufig noch drin, aber da übt die CDU Druck auf die SPD aus. Also mit anderen Worten, ich würde erwarten, dass ein weiterer Punkt nachgeschoben wird, das ist abzuwarten. Aber ich fürchte, dass wir gewissermaßen zumindest im größten Teil der Bundesrepublik dann hinterher 2 Sachen haben. Wir werden das Ganze auf der strafprozessualen Ebene haben. Wir haben es auch auf der präventiven Ebene. Das sind sozusagen die Möglichkeiten da zu jonglieren für die Polizei, sind erheblich größer geworden. Und als ob Präventivhaft und mehr Kommunikationsüberwachung noch nicht genug wären, gehören zum Gesetzpaket natürlich noch weitere Geschenke für die Polizei. Je nach Bundesland gibt's Videoüberwachung mit Gesichtserkennung, Taser oder schwere Waffen wie Handgranaten und Maschinengewehre. Doch zu guter Letzt, was lässt sich gegen diese Polizeigesetze tun? Nicht in jedem Bundesland sind sie bereits beschlossen und an vielen Orten gibt es bereits Aktionsgruppen und Kampagnen gegen die anhaltende Militarisierung der Polizei, an denen man sich beteiligen kann. Nicht zuletzt zeigen auch Großdemonstrationen wie in Hannover oder München mit teilweise mehr als 10.000 Teilnehmenden, dass sich viele Menschen eine noch stärkere Polizei nicht gefallen lassen. Auch dieses Jahr haben Menschen in den Knästen der USA einen massiven Gefangenenstreik organisiert. Ab dem 21. August kam es in Gefängnissen im ganzen Land zu verschiedenen Formen des Widerstands, darunter Arbeitsverweigerung oder Hungerstreiks. Die grundlegende Forderung ist nach wie vor das Ende der Gefangenensklaverei. Denn die Sklaverei als legaler Bestandteil der Justiz ist seit 1865 in Form des 13. Zusatzes der US-amerikanischen Verfassung verankert. Dieser besagt, dass Verhältnisse der Sklaverei innerhalb der USA nicht bestehen dürfen, außer für jene Personen, die nach der US-Justiz eines Verbrechens schuldig gesprochen wurden. Diese vollständige Ausbeutung von über 2 Millionen Gefangenen dient dabei dem US-Staat und seiner Wirtschaft als stabilisierende Konjunkturstütze. Auch außerhalb der Gefängnismauern wurde der Prison Strike von solidarischen und kämpferischen Aktionen begleitet. Zentral dabei ist das Organisationskomitee der Gefangenen ArbeiterInnen, abgekürzt IWOC, eine Sektion der International Workers of the World. Über das IWOC wurden insgesamt 10 Forderungen veröffentlicht. Darunter die genannte Forderung nach Beendigung der Sklaverei. In Gefängnissen arbeitende Personen sollen den für ihren Job in ihrem Bundesstaat vorherrschenden Lohn erhalten. Weiterhin werden juristische Reformen gefordert, welche Gefangene verlorene Rechte zurückgeben sollen, wie Möglichkeiten der Beschwerde, das Recht auf Anhörung durch Bewährungskomitees und das Wahrnehmen von Programmen der Rehabilitation, deren Ausweitung ebenfalls gefordert wird. Zentral sind auch die Forderungen nach dem Ende der rassistischen Zustände im Justizsystem und schließlich auch die Möglichkeit der Bildung für Gefangene sowie das Wahlrecht. Dem Streik begegnete der US-Staat vor und hinter den Mauern mit massiver Repression. Im Folgenden hört ihr einen kleinen Teil eines Interviews mit einer betroffenen Person, das unsere Freunde von The Final Straw geführt haben. Den Link zum ganzen Interview in englischer Sprache findet ihr auf unserem Blog. In dem Interview spricht Jay, der in einem Gefängnis in South Carolina sitzt, über den Verlauf des Streiks, die Bedingungen im Knast und die Repression. Hi, this is Jay. And I'm calling on the South Carolina Department of Corrections. I'm currently behind the wall and with the rest of the strikers here. Hi, hier ist Jay. Ich rufe aus dem Gefängnis an. Ich bin zurzeit hinter Mauern, zusammen mit dem Rest der Streikenden im ganzen Land. Ich rufe an, um Danke zu sagen, stellvertretend für alle Streikenden hier in South Carolina, für den Support, den wir von da draußen bekommen haben. Wie einige von euch vielleicht wissen, stehen wir gerade der schwersten Unterdrückung gegenüber, mit der versucht wird, unsere Kräfte und unsere Einheit zu zerstören. Um das genauer zu erklären. Momentan wurden 30 Individuen in Einzelhaft gesteckt. Ich bin mir sicher, es gibt noch mehr, aber das sind alle, von denen ich weiß. Viele von ihnen haben in der Cafeteria gearbeitet. Also sie haben in der Küche gearbeitet. Sie hatten beschlossen zu streiken und wurden für die Arbeitsverweigerung in Einzelhaft gesteckt. That just decided that they weren't going to go to work, and due to them saying that they weren't going to work, they were placed on solitary confinement, on lockup. Natürlich gibt es nicht genug Einzelhaftzellen, um all diese Menschen in Einzelhaft zu stecken. Also haben sie Genossen mit anderen Leuten ausgetauscht, die schon sehr lange in Einzelhaft waren. Und klar, wenn du schon seit Jahren in Einzelhaft warst, tauschst du gerne gegen eine Position mit einem Job. Seit April sind wir im 24-Stunden-Sperrmodus, das heißt überhaupt keine Bewegung. Zurzeit bekommen wir nur eine Dusche pro Woche und man verwehrt uns jegliche Zellenreinigung und sauberes Trinkwasser. Das Essen bekommen wir manchmal zu Zeiten, an denen das Fleisch schon schlecht geworden ist oder es ist noch roh. Das sind keine Gerüchte, sondern Fakten. Ich erlebe das und meine Genossen hier auch. Wir bekommen Essen, das nicht für menschliche Ernährung vorgesehen ist. Eines der Probleme, das ich sehe, ist, dass die Öffentlichkeit falsch informiert davon ausgeht, dass man sich hier drin um uns kümmert. Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. This is not word of mouth, this is factual. You know, I'm back here and I'm experiencing it with all of my comrades as well. And we do receive food and packages labeled not for human consumption. Wir müssen hier für alles zahlen, von der Unterwäsche bis zur medizinischen Versorgung. Um das zu erklären, wenn ich medizinisches Personal sehen muss, weil ich Kopfweh habe oder mich schlecht fühle, kostet es schon $5 nur für die Anmeldung. Wenn ich dann Ibuprofen verschrieben bekomme, dann kostet das $5 für jede Verschreibung. Das ist kaum zu glauben, denn wenn du einen Job im industriellen Gefängnissystem hast, dann verdienst du 60 Cent pro Stunde. Falls du krank wirst, geht dein kompletter Lohn in die medizinische Versorgung. I find this hard to grasp when if you work at or for a prison industrial job referred to as PI. Daher ist dieser Gefangenenstreik und das Bewusstsein für unsere Situation so dringend nötig. Seit der Streik losging, gab es einige Selbstmorde und Selbstmordversuche. Ich möchte hier mein Beileid all jenen Familien ausdrücken, die auf diese schlimmste Art betroffen sind. Ich möchte auch, dass alle wissen, auch wenn es unser Bestreben ist, physisch am Streik involviert zu sein, dass das unterdrückt wird. Aber wir sind auf jeden Fall alle mental und emotional mit euch. Auch möchte ich unseren Dank für all die Unterstützung ausdrücken. Besonders für das Organisierungskomitee der Arbeiter in Gefangenschaft, IWOC. Für eine detaillierte Übersicht über den Streik, Aktivitäten in und außerhalb der Kneste, legen wir euch die Rubrik auf itsgoingdown.org nahe. Zu hören gibt es weiterhin einige Episoden in englischer Sprache von The Final Straw, dem It's Going Down Podcast sowie dem Rust Belt Abolition Podcast, welche wie auch wir Teil des Channel Zero Podcast Networks sind. Zu finden unter channelzeronetwork.com. Links wie immer auf unserem Blog aradio.blogsport.de. Jedes Jahr vom 23. bis zum 30. August ist wieder Zeit für die Internationale Woche der Solidarität mit anarchistischen Gefangenen. Und um sicherzugehen, dass ihr wisst, was in dieser Woche passiert und warum sie so wichtig ist, haben wir Alex interviewt, der Teil der Gruppe ist, die die Woche der Solidarität dieses Jahr organisiert hat. Würdest du bitte kurz erklären, was die Woche der Solidarität überhaupt ist und worum es dabei geht? Sure. So the Week of Solidarity is... Klar. Die Woche der Solidarität findet eine Woche lang statt und ist vor 6 Jahren durch eine Art Brainstorming von mehreren Gruppen des Anarchist Black Cross entstanden. Als Antwort auf das Problem der immer größer werdenden Anzahl von Solidaritätstagen im Jahr zu unterschiedlichen Themen. Es kam also hier und dort zu Repressionen und auf der einen Seite gab es ständig Aufrufe nach Solidarität. Auf der anderen Seite wurden nach einmalig im Jahr stattfindenden Veranstaltungen manche Menschen wieder vergessen, die im Gefängnis landeten und derer sich nur noch wenige bewusst waren. Also haben wir uns gedacht, hey, lasst uns eine Woche ins Leben rufen, in der wir und alle Menschen um uns herum sich zusammenschließen und versuchen, Aufmerksamkeit hervorzurufen für diejenigen, die im Gefängnis sind, die von Repression betroffen sind oder für die Hintergründe der Repression. Außerdem ist es wichtig zu erwähnen, dass die Woche der Solidarität aus dem Widerspruch heraus entstanden ist, dass es einen Tag der Solidarität mit politischen Gefangenen gibt, die von verschiedenen NGOs, Menschenrechtsaktivistinnen und so weiter initiiert worden ist. Dort konnten wir allerdings beobachten, dass Anarchistinnen nicht als politische Gefangene betrachtet wurden, sondern in vielen Fällen als bloße Hooligans. Also haben wir uns gedacht, okay, es ist sehr wichtig, sich in dieser Woche wieder mal auf die Anarchistinnen zu fokussieren. Wie auch immer, was ebenfalls wichtig zu erwähnen ist und wofür wir viel Kritik bekommen, ist, dass eine Menge verschiedener Menschen im Gefängnis sitzen, die auch Aufmerksamkeit und Unterstützung verdienen. Aber mit der Woche der Solidarität ist es weniger so, dass wir diesen unsere Hilfe verweigern. Es ist eher so, dass wir sagen, okay, mit den Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, möchten wir zumindest Aufmerksamkeit auf unsere Genossinnen im Gefängnis lenken. Und diese Woche findet vom 23. bis 30. August statt. Der 23. wurde letztendlich ausgewählt, weil das der Tag der Hinrichtung von Sacco und Vanzetti war. Und die Länge von 7 Tagen wählten wir, damit Menschen, die mit ihren eigenen Sachen zu tun haben, sich aus einer Woche zumindest einen Tag für solidarische Aktionen herauspicken können. Okay, danke. Was ist dieses Jahr während der Woche der Solidarität passiert? Kannst du konkrete Beispiele nennen? Well, there were traditional things. People. Da gab es traditionelle Sachen, wie zum Beispiel Menschen, die Transparente gemalt haben und diese an Brücken gehängt haben. Oder welche die Graffiti an die Wände gesprüht haben und solche Sachen. Aber es gab auch Präsentationen, die mit dem Thema zu tun hatten. Es gab Abende zum Briefeschreiben an bestimmte Personen. Es gab eine Menge verschiedener Veranstaltungen, die letztendlich nur durch die Vorstellungskraft der Beteiligten begrenzt waren. Und wer sich einen Überblick über die komplette Spannbreite der Aktion verschaffen möchte, kann unsere Webseite besuchen. Dort haben Leute so etwas wie einen größeren Zusammenhang hergestellt. Weil die Leute ihre Aktion nicht ohne Botschaft gemacht haben, haben sie uns nach der Durchführung ihrer Aktion immer Berichte und Erklärungen mitgeschickt, die auch interessant sind zu lesen. Wie lautet der Name der Website? Solidarity.international. Das ist ziemlich fancy, finde ich. It's really fancy, I think. Denkst du, die Woche der Solidarität hat ihre Ziele erreichen können? Sind für dich Resultate sichtbar? Ich denke, auf lange Sicht erreicht sie ihre Ziele. Auf kurze Sicht sind Resultate schwer zu beobachten. Ich meine, wir können sehen, dass die Menschen sich stärker um Repression kümmern, dass Menschen sich an solidarischen Aktionen beteiligen und dass sie lokale Gefangene unterstützen. Aber gleichzeitig ist das eher etwas, das die Leute an der Basis sehen, als wir, die diese Woche organisieren. Wir merken, dass überall auf der Welt Interesse an der Woche sichtbar wird. Aber gleichzeitig sind es die, die an den jeweiligen Veranstaltungen beteiligt sind, die einen besseren Überblick haben, was an ihren Orten passiert und wie erfolgreich die Bekämpfung gegen Repression ist. Aber ich denke, im Grunde machen wir unsere Sache ganz gut. Okay. Wenn wir über die Menschen sprechen, die solidarisch mit jenen sind, für die diese Woche veranstaltet wird, wo gibt es denn Repressionen weltweit? Gibt es irgendwelche Hotspots? Es gibt bestimmte Orte, an denen Teil der anarchistischen Bewegung bedeuten kann, dass du im Gefängnis landest. Einer der größten davon ist natürlich Griechenland. Aber da ist auch Russland, wo viel Aufmerksamkeit auf Antifaschistinnen, aber auch Anarchistinnen gerichtet wird. There are people sitting in jail in Spain and all around. Es gibt Menschen, die in Spanien im Gefängnis sitzen und letztendlich überall in Europa. Aber in Griechenland ist das irgendwie eine große Sache. Und wenn wir über den Rest der Welt reden, ich glaube, Chile liegt weit vorne mit anarchistischen Gefangenen. Und auch die USA, die immer noch gegen Anarchistinnen als der größte Schrecken der Regierung überhaupt kämpfen. Und ich denke, generell können wir überall aktuell einen Rechtsruck beobachten. Wir sehen auch mehr und mehr Repression gegen die Bewegung, egal ob sie groß oder klein ist. Und leider werden wohl auch mehr Menschen bedauerlicherweise im Gefängnis landen, obwohl das hier eigentlich nicht im Interview auftauchen sollte. Es ist schließlich eine Vorhersage und Vorhersagen sind auf diesem Gebiet sehr unzuverlässig. Wo lassen sich aktuelle Informationen über anarchistische Gefangene finden? Auf solidarity.international ist die aktuellste Liste zu finden, die Gefangene aus der ganzen Welt umfasst. Es ist aber so, dass wir diese Liste nur einmal im Jahr aktualisieren. Das heißt, wenn neue Leute ins Gefängnis kommen und andere entlassen werden, dann ist die Liste nicht mehr aktuell. Wenn ihr in den nächsten Monaten nach neuen Informationen sucht, macht es wahrscheinlich mehr Sinn, nach der lokalen Anarchist Black Cross Gruppe in eurer Region zu schauen. Der Fall ist erledigt. Du bist hier nicht der Captain. Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie. Herrschte diesen Monat die Anarchie? Und ob. Egal ob im Kopf, fröhlich oder manierlich, in unserer allmonatlichen Presseschau zum Wirken der Anarchie fanden wir wieder unzählige Beispiele. Aber lasst uns gleich in die Vollen springen, in den Hambacher Forst. Dort herrschte natürlich Anarchie. Wir konzentrieren uns aber auf ein ganz spezielles Blatt, die rote Fahne nämlich. Das Parteiorgan der MLPD hat sich nämlich der Besetzung und Räumung des Hambis gewidmet. Und wie es sich für einen solchen Artikel gehört, ist er durchsetzt mit Zitaten des MLPD-Überfliegers Stefan Engel, der es immerhin zu 35 Jahren im Amt des Parteivorsitzenden brachte. Aber was schreibt die rote Fahne denn nun? Unter dem Titel Hambacher Wald, ein Brennpunkt im Kampf gegen Umweltzerstörung und Rechtsentwicklung, schreibt das Blatt unter anderem über, Zitat, Indianer, die auf der Kundgebung gesprochen hätten. Ja, ernsthaft. Worum es uns aber geht, steht weiter unten. Bei der heutigen Protestkundgebung vor dem Hambacher Wald wies der Veranstalter der Waldspaziergänge auf den Zusammenhang zwischen der Rechtsentwicklung durch Bundes- und Landesregierung und Umweltzerstörung hin. Und weiter? Dazu passt nicht, dass die Veranstalter heute im Gegensatz zu bisher Parteifahnen untersagten und Leute, die sich selbst als Anarchisten bezeichneten, in zwei Fällen MLPD-Genossen ihre Parteifahne entrissen und darauf herumtrampelten. Das ist eine ungeheuerliche Attacke auf diesen bedeutenden Umweltkampf. Oh weh, die MLPD-Fahne da niederliegt. Der Kampf, der bedeutende, nun leider darbt. Wir begeben uns jetzt auf eine kleine Reise zu wunderlichen Formen der Anarchie in den Alpenländern. Wir beginnen sachte mit der fröhlichen Anarchie. Die hat zürichost.ch gefunden, und zwar im Zentrum von Oberwetzikon. Inmitten von Schlangenbrot und Kügelibahn herrscht fröhliche Anarchie auf der Bahnhofstraße vor dem Oberlandmärt, wo sich sonst Autokolonnen durchwälzen. Denn dort wuseln spielende Kinder über den Asphalt. Natürlich sind es die Kinder, die das Banner der Anarchie aufnehmen und, das müssen wir ja mal selbstkritisch konstatieren, vielleicht sind wir ja wirklich allzu oft mit einer missmutigen Anarchie unterwegs, ganz in Schwarz und mit finsterem Blick. Ein Glück, dass es im Schweizer Wetzikon auch anders geht. Der Anlass habe sich gut etabliert, heißt es in dem Artikel weiter. Na, das freut uns natürlich, dass die Anarchie dort so gut ankommt. Von der fröhlichen Anarchie in der Schweiz geht es zu einem Artikel in der Schweizer Zeitung Der Bund zum Thema Japan. Betitelt wird das Ganze mit Manierliche Anarchie. Na, das ist ja wahrlich was Neues. Erstmal kurz im Duden nachschlagen, was das Wort denn wirklich bedeutet. Aha, Zitat, sich gut und anständig benehmend und nicht zu klagen anlassgebend. Zitat Ende. Okay, weiter geht's. Bereits der Teaser macht neugierig. Die Japaner legen großen Wert auf Ordnung, aber nicht die Velofahrer. Weder Junge noch Hausfrauen noch Polizisten geben hier viel auf Regeln. Worum geht es also? In kaum einem anderen Land schlupfen so viele Autofahrer bei Rot noch über die Ampel. Und keineswegs nur junge Männer, sondern auch ältere Herrschaften. Sie haben auch keine Skrupel, eine enge Straße zu blockieren, um einen blühenden Kirschbaum zu fotografieren. Na, da schicken wir dem Duden doch glatt eine Definition für manierliche Anarchie. Beim Bestaunen der Wunder der Natur, dem zivilen Ungehorsam frönend, den Straßenverkehr blockieren. Tolle Sache. Wir gehen weiter, nach Österreich zum Standard. Dort wird das Projekt einer Gruppe von HirnforscherInnen aus der Schweiz beschrieben. Konkret geht es um den Hippocampus und die dort aktiven Neuronen. Im Artikel heißt es, normalerweise fungiert eine Gruppe bestimmter hemmender Neuronen sozusagen als Dirigenten, die das Orchester im Takt halten. Unter diesen Dirigenten sind Nervenzellen, die ein Protein namens Pavalbumin produzieren und dadurch charakterisiert werden. Und das kommt zuweilen vor, wenn ein sogenannter Gendefekt vorliegt, weil dann diese hemmenden Pavalbumin-Neuronen viel weniger aktiv sind. Alan Carlton, einer der ForscherInnen, wird dann folgendermaßen zitiert. Ohne richtige Hemmung, um die elektrische Aktivität anderer Neuronen im Netzwerk zu kontrollieren und zu strukturieren, herrscht Anarchie. Manche bekommen die Anarchie im Kopf frei Haus geliefert. Wir anderen müssen sie uns hart erkämpfen. Nieder mit den Pavalbumin-Neuronen. Wow, krass. Die Stunde ist bereits vorbei. Wenn ihr aber noch Lust habt, mehr Zeug von uns zu hören, verweisen wir euch gerne auf unserem Blog unter aradio.blogsport.de. Auch die meisten der älteren Podcasts lohnen sich. Nee, stimmt nicht. die lohnt sich definitiv alle, auch zum Nachhören. Aber belasst es nicht dabei, geht raus und macht was. Wir machen diese Audios nicht, damit sie einfach nur konsumiert werden. Lasst euch inspirieren von den Aktionen, die wir vorstellen. Engagiert euch bei einem Thema, das ihr hier kennengelernt habt. Zu einer besseren Gesellschaft kommen wir nur, wenn wir auch alle etwas dafür tun. Und mit diesen Worten, euch eine schöne und kämpferische Zeit. Bis zum nächsten Monat.